Kundgabe 5646. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.4.1953. Das tiefste Wissen wurde Jesus enthüllt. Nachfolge Jesu. Der Erschaffungsakt wie auch der Sündenfall, die Abkehr des Geistigen von mir, ist euch Menschen immer nur bildlich wiederzugeben. Das heißt, so, dass es für euch verständlich wird, was den Menschensohn Jesus bewog, sich ans Kreuz schlagen zu lassen und warum er anerkannt werden muss als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Der Reifegrad des Menschen bestimmt auch seine Erkenntniskraft. Selten nur kann ein Mensch in die tiefste Weisheit eindringen und also mein Walten und Wirken so verstehen wie der Mensch Jesus. Denn dieser war fähig, alles zu durchschauen und so auch meinen ewigen Heilsplan, den Plan des Vergöttlichen, des einst Geschaffenen. Diese tiefste Erkenntnis als Mensch war auch erst die Folge seines Lebens in Liebe, die also das Vergöttlichen seiner selbst zustande gebracht hatte, also der Mensch Jesus gleichsam dieses Ziel auf Erden erreichte, dass ich dem gesamten Geistigen, dem von mir erschaffenen Wesenhaften, gesetzt habe. Das Erreichen dieses Zieles, die Vergöttlichung seines Wesens, musste unweigerlich einen so hellen Geisteszustand mit sich bringen, dass Jesus alles erkennen, übersehen und durchschauen konnte. Gleichzeitig aber auch den endlos weiten Abstand der Menschen von mir, der niemals zu jenem Ziel führen konnte. Eben das Wissen darum bewog ihn, etwas zu tun, um mir, den er über alles liebte, meine Geschöpfe zurückzubringen als Wesen, die durch die Liebe sich meinem Urwesen angeglichen hatten. Die Liebe zu mir und zu seinen Mitmenschen war das Göttliche in ihm, das ihn nun auch wissen ließ um alles und so auch um den einzigen Weg, der eine Hilfeleistung war für das von mir Abgefallene. Der Mensch Jesus konnte aber niemals das Wissen seinen Mitmenschen vermitteln. Er konnte ihnen wohl den Weg zeigen, zur Erkenntnis zu gelangen, niemals aber seine eigene Erkenntnis übertragen auf seine Mitmenschen. Und darum ist auch das Wissen um die Erschaffung und den Abfall des Geistigen von den Menschen nicht schulmäßig zu gewinnen. Es kann auch von mir selbst nicht so dargestellt werden, dass der Mensch volles Verständnis dafür hat. Es ist das tiefste Wissen, das allein nur durch die Liebe Eigentum dessen wird, der es besitzen will. Dennoch werdet ihr Menschen durch meinen Geist in rechtes Denken geleitet, so wie ihr dazu fähig seid, um nicht den irrigen Lehren zum Opfer zu fallen, die euch mein Bild verschleiern oder auch verunstalten können, was niemals die Liebe zu mir vertiefen würde. Die rechte Liebe kann aber euren Geist im Augenblick erhellen. Und alles, was euch zuvor noch unklar war, ersteht mit einer Deutlichkeit vor eurem geistigen Auge, dass kein Weltwissen dieses euer Wissen zu verdrängen vermag. Dann ist es euch unmöglich, noch einen falschen Gedanken in euch zu bergen. Ihr erkennet als Irrtum, was Irrtum ist. Ihr wisset aber auch, dass ihr in der Wahrheit steht, in der rechten Erkenntnis, weil diese das Licht ist, das in euch einströmt vom Urlicht, das dem Verstand von außen nicht zugetragen werden kann, das aber jeder in sich hat, seit Anbeginn. Auf Erden erreichet selten ein Mensch den Reifegrad, der ihm alles enthüllt, was dem Menschen Jesus enthüllt wurde. Doch die rechte Nachfolge Jesu ist der einzige Weg, der ihm die Geheimnisse enthüllt. Und wer diesen Weg geht, dem wird auch das Erschaffungswerk, der Sündenfall und das Erlösungswerk Jesu Christi verständlich werden. Und ihn wird die Erkenntnis, das Wissen um mein Walten und Wirken, um meinen Heilsplan von Ewigkeit beglücken und seine Liebe zu mir vertiefen, der ich nur meine übergroße Liebe wirken ließ, um wieder Liebe zu geben und zu empfangen, und der ich darum auch nie müde werde, um die Liebe meiner Geschöpfe zu werben, bis diese sie mir von selbst entgegenbringen als meine Kinder, bis sie sich selbst vergöttlicht haben durch die Liebe. Amen.